matter the problem you are facing. Egal welches Problem du gerade ja vor dir hast. No matter the length of time. Oder die Länge der Zeit, die du vielleicht wartest. You know, learn to see him. Schau, dass du ihn siehst. Continue to see Christ alone. Dass du Jesus Christus alleine siehst. Continue to believe him alone. Ihm alleine zu glauben. That he loves you. Dass er dich liebt. Unconditionally. Und zwar bedingungslos. Praise the Lord. Amen. We will continue with you and the Holy Spirit. Heute machen wir weiter mit dir und dem Heiligen Geist. The Lord gave me something, things here, that I will quickly talk about before we go and further revelation, if we can even get there today. Amen. Es gibt heute einige Punkte, die ich, bevor wir zum Thema Offenbarung kommen oder zu dem Kapitel, noch ansprechen möchte, und ich hoffe, dass wir das alles heute auch schaffen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit was fully in Jesus. Der Heilige Geist war vollständig in Jesus Christus. Amen. Amen. So are you today. Und so bist auch du heute. Amen. The Holy Spirit is fully on you. Der Heilige Geist, in you. Der Heilige Geist ist vollständig in dir. Amen. Amen. You are never alone. Du bist niemals alleine. Don't allow any circumstances to control you. Und lass nicht zu, dass irgendwelche Situationen dich beeinflussen. The Bible said, he that is in you is greater than whatever is outside. Denn derjenige, der in dir ist, ist größer als derjenige oder was auch immer draußen ist. That problem you are facing, he that is in you is greater than that problem. Das Problem, was du vielleicht gerade vor dir siehst, derjenige, der in dir ist, ist größer als dieses Problem. The Holy Spirit was fully in Jesus. Der Heilige Geist war vollständig in Jesus. The Bible said he was full of the Holy Spirit. Denn die Bibel sagt, dass Jesus Christus voll von dem Heiligen Geist war, ohne Begrenzungen. Amen. He was full of the Holy Ghost. Without measure. Er war voll mit dem Heiligen Geist, ohne Begrenzungen. So are you today. Und so sind auch wir heute. So you are today. Und so sind wir auch heute. You got children. Wir Kinder Gottes. Amen. Amen. Be aware of that. Seid euch dessen that bewusst, you are never alone. Dass du niemals alleine wirst. Amen. You know, Satan will want to see you alone. Denn der Teufel will, dass du dich als alleine siehst. Amen. Amen. He will want you to see those problems. Er wird deinen Fokus darauf bringen, dass du nur diese Probleme siehst. He wants you to see the bills. Dass the du die bills that keep on coming. Dass du die Rechnung siehst, und zwar immer wieder aufs Neue. You know, if the Lord can give life, he can pay bills. Aber wenn der Herr doch Leben geben kann, dann kann er auch Rechnungen bezahlen. Which of the two is more greater? Was ist denn größer? Bills or life? Rechnungen oder das Leben? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, again, the Bible says he was full of the Holy Spirit without measure. Denn die Bibel sagt, dass er voll von dem Heiligen Geist war, ohne irgendwelche Bedingungen, ohne Begrenzungen. It means that God, the Holy Ghost, was in the Son, walking everywhere. Das heißt, Gott war in Jesus Christus und er hat überall gewirkt. The Holy Ghost was in his Son. Denn der Heilige Geist war im Sohn. And he was going everywhere. Und ist somit überall hingegangen. With the body. Mit dem Körper. Amen. Amen. And when Jesus was walking. Und als Jesus Christus gearbeitet hat. It was the Holy Ghost that was walking, acting and talking through him. Und der Heilige Geist war es, der durch ihn gesprochen hat, der durch ihn gewirkt hat und gearbeitet hat. He was just responding to what he was doing, what the Holy Ghost was doing. Und Jesus Christus hat sozusagen nur geantwortet zu dem, was der Heilige Geist gesprochen hat. That is our life today also. Und so ist auch unser Leben heute. Amen. Amen. When you allow your mind to be full of him. Deswegen lasst zu, dass euer eure Seele, eure Gedanken einfach wirklich voll von ihm sind. That is how the Holy Ghost work in you. Denn nur so arbeitet der Heilige Geist. That is how he can work in you. So arbeitet er in euch. Allow your mind to be full of Christ. Lasst zu, dass der Heilige Geist voll in euren Gedanken ist. Jesus was only responding to what the Holy Spirit was doing. Und Jesus Christus hat sozusagen nur auf das geantwortet, was der Heilige Geist ihm die ganze Zeit gesagt hat. So also you and me today. Und so sind auch wir heute. We only respond to what the Holy Spirit is doing through us. Denn wir antworten nur darauf, was der Heilige Geist durch uns bewirken will. Allow your mind to be full of Christ. Deswegen lass zu, dass deine Gedanken voll von Jesus Christus sind. Amen. Amen. No, Jesus was walking because the Holy Ghost was ministering directly to his mind. Jesus Christus hat sozusagen diese ganzen Sachen bewirkt, weil der Heilige Geist durch ihn gewirkt hat. You know, he also talks about you. That is in Matthew 10. We go to Matthew 10. In Matthäus 10 spricht er auch davon. Look at Matthew 10. Amen. Amen. Amen. Matthew 10. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 10. Verse 19 and 20. Verse 19 and 20. He said, but when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. Daddy, praise the Lord. Hallelujah. Don't be afraid of what to speak. Denn ihr sollt keine Angst haben, was ihr sprechen sollt. You go to everywhere. Egal wo ihr hingeht. You go to places. Egal zu welchen Orten. Don't be afraid of what you are going to speak. Habt keine Angst vor dem, was ihr sprechen sollt. Don't be afraid of how you are going to act there. Oder wie ihr euch verhalten sollt. Because it is no longer you that is acting, but the Holy Ghost acting through you. Denn es bist nicht mehr du, der agiert, sondern es ist der Heilige Geist, der durch dich wirkt. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see that there is no fear? Seht ihr das in diesem Vers? Gibt es keine Angst mehr für die Kinder? Because you are not the one talking. Denn ihr seid nicht diejenigen, die sprechen. There is power behind you. Aber es gibt eine Kraft, die hinter dir wirkt. Speaking through you. Die durch dich wirkt. For it shall be given you in that same hour what you shall speak. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. He said, for it is not ye that speak, but the Spirit of your Father, which speaketh in you. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. You know the Spirit of your Father. Aber kennt ihr den Geist des Vaters? Go to Luke 12. Lukas 12. Amen. Amen. Luke 12. Yes. 11 and 12. And when they bring you, that is Luke version of it. Amen. Amen. Das ist die Version von Lukas. And when they bring you unto the synagogue and unto magistrate and powers, take ye no thought how or what thing you shall answer or what you shall say. For the Holy Ghost, you see, the Spirit of your Father is the Holy Ghost. Der Geist des Vaters ist der Heilige Geist. Amen. Amen. The Spirit of your Father. Der Geist des Vaters. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Praise the Lord. Hallelujah. So there should be no fear of I make mistake. Deswegen sollte auch keine Angst herrschen nach dem Motto, ich könnte Fehler begehen. I did not speak the English well. Oder ich habe zum Beispiel das nicht gut ausgedrückt oder mich nicht gut, You know, my Dutch is not complete. oder ich kann das vielleicht nicht so gut auf der Sprache formulieren. I did not compose it well, the sentence. Amen. Amen. Because it is not me that speak. Denn nicht ich like bin the Holy Ghost. Diejenige, die spricht, sondern der Heilige Geist. You know, that peace is great. Denn dieser Frieden ist so groß. Take away your fear. Er wird die ganze Angst hinwegnehmen. You know, the fear of man today. Die Furcht vor Menschen. How people are going to receive what you are going to say or what you are how you are going to act. Dass man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, was die Menschen über einen denken, wie man sich vor ihnen verhalten soll. You know, this is related to everything in our life. Und das ist what nicht is nur hier, sondern es geht in, zu jedem Bereich. Everything in our life. Alles, was wir in unserem Leben tun. Anything we do, wherever we go. Egal, wo wir hingehen. It is the Holy Ghost that speaks through you. Es ist der Heilige Geist, der durch uns spricht. Then allow your mind to be full of Christ. Aber lass zu, dass der Heilige Geist deine Gedanken beherrscht. Allow your value to be Christ. Dass deine Werte von Jesus Christus sind. Allow your motive to be him. Dass der Mensch hat nicht nach dem gelebt, was er wusste, sondern nach dem, was Gott für ihn ja, bestimmt hatte. Amen. Man was living by what he designed. Amen. Der Mensch hat nach dem gelebt, was Gott für ihn geplant by hat. By the power of the Holy Spirit. Nämlich nach den Kräften des Heiligen Geistes. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You know, in verse 7, that word to know is found there. You can see it there. Wenn ihr in Vers 7 look at it again. And the eyes of them both were open and they knew to know. They now know something. Da steht der Vers, dass sie erkannten und dieses Erkennen, wir wissen, was das auch in der Bibel heißt. They realized something that is not from God. Dass sie etwas erkannten, dass es nicht von Christus war. They could not see what is not. They could not see what is not coming from the Holy Spirit. Auf einmal erkannten sie, was nicht von Jesus Christus they war. Could not see the lies of Satan. Und konnten auf einmal die Lügen des Teufels they could sehen. Not see their age, you know? Konnten ihr Alter sehen. They could not see your account. You cannot, oder ihr Bankkonto oder was auch immer. You cannot see the pain. Auf einmal kannst du diese ganzen Sachen und Schatten sehen. They realized they knew, you know, they knew they were naked. Und auf einmal wussten sie, dass sie nackt waren. Outside, absent of the Holy Spirit, you will be in the flesh. Denn wenn der Heilige Geist weg ist, dann wirst du auf einmal das Fleisch sehen können. Amen. Praise the Lord. You know, this word knew, to know, is knowledge, knowledge. Heißt wirklich ein tiefes Verständnis haben und sie hatten auf einmal dieses tiefe Verständnis. They became driven and led by their five senses. Und wurden auf einmal dass sie nach den fünf Sinnen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the Holy Spirit always takes us to Christ. Aber der Heilige Geist bringt uns immer zu Jesus Christus. And that's where there is a peace that Satan cannot touch. Und das ist auch das, was der Teufel nicht angreift. That's where rest is. That's only where you can rest. There's no rest here on earth. Ist der einzige Ruheort, den wir haben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is where you can have joy. That joy that is unspeakable. That even the natural man cannot understand it. Das ist die Freude, die übernatürlich ist, die man menschlich gesehen im Fleisch nicht nachvollziehen kann. That as poor as you are, naturally, das, the joy is so heavy. Dass egal wie arm du bist, die Freude ist immer noch da. That you are in prison, that like that lady we talked about today. You know, you are poor, oh, you are still rejoicing. And there's no fear I'm going to die. Dass auch wenn du im Gefängnis sitzt, dass die Freude immer noch da ist. They became driven and led by their five senses. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist weggegangen ist, haben sie auf einmal das Fleisch erkannt und wurden davon geleitet. They are intelligent, the ability to learn from their environment. Dass sie auf einmal sich auf ihre Intelligenz, auf ihren Verstand verlassen haben und geschaut haben, was sie von ihrer Umgebung lernen können. Amen. They could not see what, you know, what is in the flesh. Auf einmal war ihnen klar, was sozusagen, sie haben das Fleisch gesehen. They became ruled. They were now ruled by their environment. Und auf einmal war das, was ihre Umgebung ihnen gesagt hat, war auf einmal wichtig. Without the Holy Spirit, the environment will rule you. Und ohne Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist, wird dich das auch beeinflussen. Es wird dich, du wirst es als wichtig empfinden. The environment will lead you. Deine Umgebung wird dich leiten. You will be led by your environment. Und du wirst im Endeffekt nur ein Spielball, weil dich diese Umgebung sozusagen leitet. And you will want to solve the problem according to the flesh. Und du wirst auch versuchen, Probleme nach dem Fleisch zu lösen. You know, they did try to solve the problem. If you read it, look at it again, verse 7. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. Und sie haben versucht, das Problem, dass sie nackt waren, fleischlich zu lösen, indem sie sich Feigenblätter gemacht haben. But is that what they want? Aber ist das, was sie tun sollen? Is that what they need? Was sie brauchen? That's what I want to say. Is that what they really need? Aber ist das, was sie getan haben, wirklich das, was sie, ist diese Schürze aus diesen Feigenblättern, ist das, was sie brauchen? No apron can cover them. Denn eigentlich kein, somebody getting it. Denn egal, was sie sich da umbinden, nichts kann sie sozusagen schützen. No apron can cover them. Keine Schürze kann sie wirklich verhüllen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. There's a place I want to quickly go here. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord covered them here. He covered them. Aber der Herr hat sie hier geschützt. But now with apron. Aber nicht with the blood. Nicht mit der Schürze, sondern mit dem Blut. Amen. Amen. He killed animal to cover them. Denn er hat ein Tier geschlachtet, um sie zu schützen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because you know, no apron can cover you. Aber no flesh can solve the problem of flesh. Kein Fleisch kann sozusagen dieses Problem lösen. No flesh can solve the problem of the spirit. Mm. Deswegen kein Fleisch kann sozusagen das Geistliche klären oder lösen. Amen. Amen. The problem was not the outside naked. What people call nakedness. Das Problem war nicht, dass sie nackt waren. The problem was the Holy Spirit was no longer there. Sondern das Problem war, dass der Heilige Geist sie verlassen hat. Amen. Amen. And you know, everything of the old, they tell us of the new. Und all das, was in diesem Alten passiert ist, erzählt uns das Neue. Where he killed animal to cover them. It's this same verse. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mama? Yes, Sha. Vers 21. Verse 21. Thank you, Sha. Thank you. And Adam also, unto, verse 21 of chapter 3, mm-hmm. Unto Adam also, and to his wife, the Lord God made coat of skin. Do you see it? Mm-hmm. And clothing. He killed animal. Er hat Tiere getötet. And he took the skin of the animal. Um die Felle. To cover them. Felle zu nutzen, um sie zu schützen. Was talking about Jesus Christ. Aber er hat eigentlich von Jesus Christus hingewiesen, to pay for the price, der für to uns, cover us. Der nämlich auch für uns sein Blut vergossen hat, um uns zu schützen. No apron can cover you. Und deswegen kann auch keine Schürze dich beschützen. Nothing of the flesh, nothing today can satisfy you, said Christ. Nichts auf dieser Welt kann dich beschützen, außer Jesus Christus. Did somebody get it? We will go through it later. That is verse 3. This chapter 3 of it. Amen. Mm-hmm. Today people are being ruled by their age. Aber heutzutage you know that. Lassen sich die Menschen oftmals von ihrem Alter beeinflussen. Their age. Don't allow your age to rule you. Allow Christ to rule you. Aber lass nicht zu, dass dieses Alter dich beeinflusst, sondern Jesus Christus. Take your eyes away from your age. Nimm deine Augen doch endlich weg von diesem Alter. Amen. If your focus is about your age, Satan will win you. Denn wenn dein Fokus auf dem Alter liegt, cannot be taken. Dann wirst du ein Spielball des Teufels sein. Er wird gewinnen. He will defeat you. Und dich besiegen. Amen. Allow your focus to be Christ alone. Deswegen lass zu, dass dein Fokus auf Jesus Christus liegt. And that's why it's so good to have relationship with the Holy Spirit. Und deswegen ist es so gut, dass du Beziehung mit dem Heiligen Geist. So that you will always take your focus back to Christ. Dass er deinen Fokus immer zurück zu Jesus Christus bringt. Because outside today there is no example of Christ. Denn frag dich mal bitte, wo gibt es Beispiele von Jesus Christus in dieser Welt? Everywhere full of the flesh. Heutzutage ist alles nur noch voll von dem Fleisch. Is somebody getting it? Mm. Amen. It's only through the Holy Spirit. Und nur durch den Heiligen Geist kannst du wirklich Jesus Christus erkennen. And that's why Jesus said, I will not leave you without the Comforter. Deswegen hat Jesus auch gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen. I will not leave you without my Spirit. Ohne meinen Geist. Because you need him. Denn wir brauchen ihn. He's a gentleman. Er ist ein sanftmütiger. The Holy Spirit is a gentleman. Er ist ein sanftmütiger Mensch. He's not a spirit that just roam about. No, he's a person. Er ist nicht einfach irgendeine Macht oder irgendwas, sondern er ist eine Person. Amen. He's a person. He's a gentleman. He needs invitation. Er ist jemand, der eine Einladung präferiert. He loves invitation. Er liebt die Einladung. That you invite him in everything you do. Dass du ihn small or big. In allem, was du planst, sozusagen mit einplanst. Dass you know, du dazu einlädst. You know, so many times, if something is not big, we don't invite him. It's wrong. Und oftmals, das, was uns nicht groß genug erscheint, da fragen wir ihn nicht mal. Small thing can go kill you more than that big thing. Denn solche kleinen Dinge bringen dich sogar noch eher um als diese großen. Invite him in all. Allow him to control, to be there in all. Deswegen lass zu, dass der Heilige Geist in allem, was du tust, da ist. Praise the Lord. Halleluja. Again today, people are being ruled by their age. Und deswegen oftmals lassen sich diese Menschen, die Menschen heutzutage von dem Alter beeinflussen. Oder von ihrer Schönheit. The color of their skin. Oder von ihrem, von ihrer Hautfarbe. Their family. Ihrer Familie. Amen. They are being ruled by their husband. Oder von ihrem Ehemann. By their wife, by their Frau, children. Kinder. You know, there are a lot of things by their job. Their job ruled them. Oder zum Beispiel an ihrer Amen. Arbeit. You know, example of that of family. You know, Gideon. Schaut euch doch nur mal Gideon an. You know, Gideon said, my family. Meine Familie ist arm. He was being ruled by the family. Er hat sich die ganze Zeit Gedanken über seine Familie gemacht. For him, it was just my family is poor. Meine Familie ist arm und deswegen kann ich das nicht. What do you allow to rule you today? Aber das, wo du zulässt, was dich beherrscht. Is it your age? Sei es dein Alter. Or the color of your skin. Deine Hautfarbe. Or the country that you are in. You know, the country, we are not in the right country, that is why I have problems. Dein Land, deine Kultur. Like I go to Germany, then I'm free. Erst wenn ich nach Deutschland komme, erst wenn ich nach Amerika gehe, dann bin ich frei. Well, ask those that are already in Germany. Aber frag die doch mal, die hier really sind, free. Ob die frei sind. Praise the Lord! Well, ask them if they are really free. Frag die doch mal, ob die wirklich frei sind. Amen. Even the so-called God children. Vater, und was mit den Kindern Gottes? Those of us that have, we call ourselves the family of Christ. Die wir uns Familie in Christus nennen. You know how we allow what we see here. Five senses to keep on ruling us. Und wie oft wir uns von dem verleiten lassen, was wir sehen. We never allow the Holy Spirit to rule. Und dass wir niemals den Heiligen Geist wirklich reinlassen. Both cannot rule at the same time. Aber beide können nicht gleichzeitig herrschen. You are going to choose one out of the two. Your five senses or the Holy Spirit. Du wirst dich für einen Meister entscheiden müssen, entweder für deine fünf Sinne oder für den Heiligen Geist. Is somebody getting it? Versteht ihr das? Praise the Lord. Hallelujah. Until you are in the flesh, you can never see your age. Ne. Or your body, or your or the flesh. Until you are there, you cannot see something. wenn ihr zum Beispiel noch nicht an diesem Zeitpunkt angekommen seid, dann werdet ihr euch auch keine Gedanken über das, zum Beispiel über das Alter machen. Wenn du noch keine 30 bist, wirst du dir auch keine Gedanken darüber machen, was mit 30 ist. Do not hear that we are, they could not see that they were naked. In Genesis 3:7, amen. Hier konnten sie sehen, dass sie nackt waren. Until you are in the flesh, you cannot see what Satan wants you to see. There are things he wants you to see that can bring you down. Somebody getting it. Mm-hmm. He wants you to see those things. And he knows what those things are in your life. He knows how people see those things. He uses it. He will use it against you. Der Teufel wird diese Dinge verwenden, die du für wichtig empfindest, die, wo du dir die ganze Zeit Gedanken machst, die Menschen einfach sehen im Fleisch. Das wird er benutzen, um dich runterzubringen. You can turn the table around. Aber du kannst das Blatt wieder wenden. Instead of using your age or whatever to fight you, use it to praise the Lord. Nimm das, was dich sozusagen beeinflusst im Fleisch, nimm das, um den Herrn zu preisen. That I am that no upon my age. Auch wenn ich so alt bin. You know, man, the flesh cannot even control me. Kann mich das Fleisch nicht beherrschen. It cannot tell me what to do. Kann es mir nicht sagen, was ich zu tun zu lassen habe. I am still a son of God. Ich bin immer noch ein Sohn Gottes. Thank you, Father. Danke. It is by your strength. Denn es ist deine Kraft. Instead, you know, Satan will want to use it against you. Aber der Teufel will diese Sachen gegen dich verwenden. I'm not using age as an example. Amen. Amen. Then look at you, how old you are. Schau dir doch mal an, wie alt du bist. You don't have this, you don't have this, you don't have that. Du hast das immer noch nicht erreicht. Du look at those that are playing football. Look at the money they have in their account. You are even older than them. Schau doch mal, wo du, was andere schon in deinem Alter, die sogar oder sogar noch jünger sind als du, schon erreicht haben. Und schau an, wo du immer noch rumdümpelst. Look at, you know, count them. You know, there are so many. They go to church. They serve the same God like you. That's what he will tell you. Und die vielleicht auch sogar zur Gemeinde gehen, um dem gleichen Gott zu dienen wie du. Das wird er dir sogar vorhalten. They are married. They have, you know, they have the right mate. Die haben schon. That's what Satan will tell you. Die sind verheiratet. They have children. Die haben schon Kinder. They have everything. Die haben alles, was du dir eigentlich wünschst. What do you have? Aber schau dir an, wer bist du eigentlich? Amen. Amen. You know, you turn the table around. Aber du kannst das Blatt wenden. And say thank you, Father. Wenn du sagst, danke, Vater. For being there for nobody. Nobody like me. I don't have anything. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I have you is enough for me. It's bigger than everything. If you would those things, you know those things. You know, ich habe jemanden, der yeah, my God, you are the one I want. Ich habe jemanden, der viel, viel größer ist als diese ganzen Sachen, die die Welt so schätzt. Die Ziele, die man sich vielleicht steckt. Ich habe jemanden, der so viel größer ist. You know, we want to use things to bring you down. Und er wird diese Dinge, der Teufel wird versuchen, diese Dinge zu benutzen, use um dich your runterzubringen. Age to praise the Lord. Aber nimm doch das Alter, um Jesus Christus zu feiern. I am old. Vielleicht bin ich so with alt. My age, I don't have this, I don't have that. Vielleicht habe ich auch die Sachen nicht. But that does not mean I don't have Jesus. Aber das bedeutet nicht, dass ich Jesus Christus and nicht Jesus habe. And those things, which is greater. Und ich habe Jesus Christus. Und was ist denn größer als I have him. Was ist größer als Jesus I am Christus? Satisfied with him. Und ich bin zufrieden mit Amen. Ihm. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. That I have you. Dass ich dich habe. Who have you? Have more than everything. Und wer dich hat, der hat mehr als alles andere. Amen. Amen. Let that, you know, that alone can keep you going. Lass doch zu, dass dich diese Sachen einfach beherrschen. Praise the Lord. Halleluja. And nothing is worse than you are being led by your own intelligence. Und nichts ist schlimmer, als wenn du dich von deiner eigenen Intelligenz, von deinem eigenen Verstand leiten lässt. Amen. Amen. Nothing is worse than that. Nichts ist schlimmer als das. That the Holy Spirit is not the one leading you. Wenn der Heilige Geist dich nicht leitet. That you are the one leading you. Sondern dass du dich selber leitest. Because all you know. Denn alles, was du weißt. Is what you have learned. And most of what you have learned are not true. Denn all das, was du gelernt hast, entstammt dieser Welt und meistens ist es sogar noch nicht mal wahr. Amen. My age, for example, let me use age again. You know, my age, I'm going, you know, Abraham did not look at age. Zum Beispiel, wenn wir uns nochmal das Alter als Beispiel nehmen, Abraham hat niemals dieses Alter begutachtet. He did not look at the body. Er hat nicht seinen that Körper. Was dead. Er hat nicht auf seinen Körper geschaut, der eigentlich schon tot war. Sarah's body. Oder Sarah's. Amen. Sarahs Körper, der auch schon erstorben in war. In the natural world, age matters. Klar, natürlich, wenn wir hier fleischlich sehen, boah, das Alter ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. But we are not of the natural aber world. Wir sind hier nicht auf dieser natürlichen we Geschichte. Have our world, which is Christ's world. Denn wir entstammen von der Welt von Jesus Christus. That Christ is the one that matters. Dass er derjenige ist, der wirklich für alles zählt. Es geht nicht um diese fünf Sinne. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because Satan through religion. Denn der Teufel hat durch Religion and the world system und das weltliche System have taught us a lot of lies. Hat uns so viele Lügen beigebracht. Amen. Amen. Just go to internet, you see the lies everywhere then. Geh doch einfach nur mal ins Internet, dann weißt du nicht mehr, was wahr und falsch sein soll. The lies are everywhere. Alles ist da, so viel voller Lügen. You know, when you don't hear any pain here, you go to internet, they'll tell you what is wrong with you. Angenommen, that you are having heart attack or heart problem is coming. Zum Beispiel, mm-hmm. wenn du alleine nur eingibst, Kopfschmerzen oder Brustschmerzen, dann steht da schon irgendwas mit AIDS und Schlaganfall und weiß ich nicht was, nach dem Motto, du fällst gleich tot um. But there is nothing of Christ there. Aber dort findest du nichts über Christus. Because they cannot see the Spirit. Weil sie den Geist nicht sehen können. Amen. Amen. Christ's word is a spiritual word. Denn die Welt von Jesus Christus ist eine geistliche. But that does not mean it's not here on earth. Das bedeutet aber auch nicht, dass es nicht hier auf dieser Erde ist. It's here on earth. Denn es ist auf dieser Erde. Amen. Amen. To be the head is known by education. By Christ. Um sozusagen der Kopf zu sein, ist nicht durch, durch eine ausgezeichnete Bildung, sondern durch Jesus Christus. You know, for the Lord to choose your partner from you, to give you your partner, it's not going to look at the outside. Zum Beispiel, wenn der Herr dir seinen Ehepartner geben will, dann schaut er sich nicht zuerst das Äußere an. Amen. Yeah. You know, we see the outside. Aber wir schauen auf das Äußere. The natural world see the outside. Wir schauen auf das Äußere. You know, the outside can threaten us. Und das Äußere kann uns sogar bedrohen. Amen. If God reveal your mate to you. Angenommen, dich hat, Gott hat zum Beispiel deinen Ehepartner ausgesucht. And if you can see that your mate is well to do, according to the world system. Und du siehst, dass zum Beispiel dein Partner gut aussieht. You man well to do, that is, he have money, he have big name. Okay. Das heißt, der hat sich hier auf dieser Erde auf jeden Fall einen Stand, eine Position gesichert. And you know, and you know, it's as if you are nobody. Und du siehst so aus, als ob du eigentlich niemand bist. Now you can see that you don't even fit naturally. Und wenn du dir das anschaust, dann würdest du sagen, boah, die Person ist auf jeden Fall außerhalb meiner Liga. He's not giving you who you fit. Aber er gibt dir nicht die Person, or who fits you, die sozusagen zu dir passt, die natürlich gesehen zu dir passt oder zu der du natürlich gesehen passt. He gives you his desire for you. Sondern er gibt dir das, was er für dich geplant hat, was er sich für dich wünscht. Das praise gibt er dir. Halleluja. To be the head is not by education, but by Christ. Und der Kopf zu sein ist nicht durch Bildung, sondern durch Jesus Christus. It is by the Holy Spirit you durch are den the Heiligen head. Geist. Deswegen bist du auch der Kopf. You know, Jesus talked about Matthew 8:18. Go to Matthew 18. Matthäus 8:18. We'll be coming to Genesis again, but go now to Matthew 18. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18, we'll quickly read from 1 to 6. Also, Matthäus 18, 1 bis 6. 1 to 6. 1-6. Barbara, can you help us to read 1-3? Mm-hmm. And Jenny, you help us to read 4-6. Zu jeder Stunde starten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, den nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Kindern, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Müllstein an seinem Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Right now we are already in the kingdom of heaven. Und wir sind schon im Königreich Gottes, im Reich der Himmel. Jesus came to teach us how to live. Now. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns das beizubringen. How to live his life now. Wie wir sein Leben leben sollen. Amen. Amen. The life we are living now. If you are a child of God, if you are born again, you are now in the kingdom of heaven. Das Leben, was wir leben sollen. Jesus Christus gekommen, um uns zu zeigen, wie wir dieses Leben im Reich der Himmel jetzt schon leben sollen. If you are really born again. Wenn du wirklich wiedergeboren bist. I'm not saying if you pray the prayer. Nicht, wenn du einfach nur ein Gebet betest. But when you are, if you are really born again. Sondern wenn du wirklich wiedergeboren Because bist. You can pray the prayer and not be born again. Du kannst ein Gebet beten, aber nicht wiedergeboren sein. Amen. Amen. You know, I just said that to be the head is not by education. Der Kopf zu sein ist nicht durch Bildung. It is by Christ. It is by the Holy Spirit. Sondern bei Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Here they were arguing about who is the greatest in heaven, in the kingdom of heaven. In dieser Stelle haben sich die Jünger darum gestritten, wer der Größte im Königreich Gottes ist. Who is the greatest in the kingdom of Christ, in Christ's world? Wer der Größte ist. Remember, we are not of this world, but of His world. Aber erinnert euch daran, dass wir nicht zu dieser Welt gehören, sondern zu der Welt von Jesus Christus. Two worlds on earth. Es gibt zwei Welten auf dieser Erde. Christ's world and Satan's world. Die Welt des Teufels und die Welt von Christus. Christ's kingdom and then the Satan's kingdom. Das Königreich von Christus und das Königreich vom Satan. If you are not in Christ's kingdom, you are in Satan's kingdom. Wenn There's nicht, no number three. Wenn du nicht im Königreich Gottes bist, dann bist du automatisch im Reich des Teufels. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Halleluja. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is the greatest in your world, in your kingdom? Wer ist der Größte in deinem Königreich? Who is the greatest in this kingdom that we now belong to? Wer ist der Größte in dem Königreich, wo du lebst, wo du gehörst? Who is the greatest in this kingdom that we are now born into? Wo wir hineingeboren wurden. Amen. Wer ist der Größte? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted. Converted. Erst wenn ihr umkehrt. Change. There is a change. Es muss ein Wandel erfolgen. Not just hearing, but a change. Nicht nur einfach hier zu sitzen und zu hören. Not just saying, but a change. Nicht nur einfach Sachen zu sagen, sondern ein wirklicher Wandel. You know, a change. You talk about converted. That's a change. Sondern umzukehren. And become as a little child, as a little children. You shall not enter into the kingdom of heaven. He said, you are not able to enter. You cannot go inside. Du kannst nicht in das Reich. It means you are still outside. Reich der Himmel hineingehen. Is somebody getting it? Wenn du, wenn du nicht hineingehen kannst, dann bist du immer noch draußen. Amen. Until you are converted and not be like these little children, you cannot go inside. Erst wenn du umgekehrt bist und wie die kleinen Kinder bist, dann kannst du in dieses Reich der Himmel hineinkommen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du immer noch draußen. He did not say, you cannot continue to live inside. Er hat nicht gesagt, okay, wenn du nicht so und so bist, dann kannst du da weiterhin nicht leben oder dann wird es dir schwerfallen, sondern er hat gesagt, du wirst nicht mal hineinkommen. It means you are not saved at all. Das heißt, du bist nicht mal wiedergeboren. Du bist nicht mal gerettet. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How to be saved? Wie wirst du denn? Know how to be saved. Weißt du, wie du gerettet wirst? He said, "You shall not enter into the kingdom of heaven. You are not there. You are not Christ's family." Du wirst nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. The same is greater in the kingdom of heaven. Amen. Howsoever shall receive one such little child in my name, receive me. Hey, praise the Lord. But whosoever shall offend one of these little ones which believe in me, it will be better for him that a millstone we are hung above his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Praise the Lord. Jesus talked about a little child here. Jesus Christus hat über ein kleines Kind gesprochen. No one can become like these little children without the power of the Holy Spirit. Und ohne Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr nicht werden wie diese kleinen Kinder. Amen. Amen. To become like these little children. Um so zu werden wie diese kleinen Kinder. You need the power of the Holy Spirit. Braucht man die Kraft des Heiligen Geistes. Is somebody getting it? Versteht man das? Praise the Lord. You know, the little children, they don't know the flesh. Und diese kleinen Kinder, die wissen nicht mal, was Fleisch überhaupt ist. If they are naked, they don't even see it. Wenn man, selbst wenn sie nackt werden, sie würden das nicht mehr sehen. You know that. So wie unser Baby hier. They'll be running everywhere. Die würden trotzdem noch fröhlich hier rumlaufen. You know, just if they don't be happy, they'll be throwing the bomb everywhere. Amen. You know, they don't know that they are naked. Sie wissen nicht mal, dass sie nackt sind. You know, Adam and Eve, they knew they were naked. Aber Adam und Eva wussten, dass sie nackt sind. Is somebody getting it? They could see, they know, they don't see that they were naked. Sie wussten auf einmal, dass sie nackt sind. Because they believe they were now mature. Weil sie jetzt sozusagen gereift sind. They were not like these little children. Sie waren nicht mehr wie diese kleinen Kinder. Und Vorsicht, dieses Gereiftsein ist nichts Positives. The Holy Spirit make you to become little children. Aber der Heilige Geist wird dich sozusagen wieder so sein lassen wie ein kleines Kind. Where we are this, you know, they could not see that they were naked. Why? Because of the absence of the Holy Spirit. Aber warum wurden denn Adam und Eva so wie sie sind? Weil der Heilige Geist weggegangen ist. Amen. Praise the Lord. Because of the absence of the Holy Spirit, they received their nakedness. Weil der Heilige Geist nicht mehr da war. They were no longer like the little children. Sie waren nicht mehr so wie die kleinen Kinder. Amen. Who do not see their nakedness? They are not ashamed to be naked. Aber die kleinen Kinder, sie interessiert es nicht, ob sie nackt sind. Praise the Lord. You know, no flesh can achieve that. Und kein Fleisch kann das vollbringen. Amen. No flesh can achieve. Can give you victory, that victory to be converted and be like that little child. Kein Fleisch kann das vollbringen, dass du umkehrst und so wirst wie ein kleines Baby. Amen. Der Schrei hört's da drauf. No flesh can achieve it. Kein Fleisch kann das bringen. Sondern nur durch Kraft des Heiligen that Geistes. You can be converted and be like that little baby. Dass du wirklich umkehrst und wie ein Kind wieder wirst. And that's why I say when somebody slap you on this side, you give him the other side. You know when you slap baby, they don't slap in return. Wenn du zum Beispiel ein Kind schlägst, die wissen nicht, warum sie zurückschlagen. Die werden dich einfach nur angucken. Amen. Und so sollen wir auch sein. Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. It's only through the power of the Holy Spirit you can return to where He wants you to be. Und erst durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du so werden wie diese kleinen Babys. 1. Korinther 15. Let's go there, please. 1. Korinther 15. Amen. Okay. 1. Korinther 15, Vers 50. Vers 50. Korinther 15, Vers 50. Praise the Lord. He said, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Maturity in the flesh, you cannot achieve it. No matter how mature, how educated you are, you cannot achieve the kingdom of Christ. Die Reife im Fleisch oder, keine Ahnung, Awakening im Fleisch, das wird nicht dazu bringen, dass du auf einmal im Reich Gottes bist. It is only through the power of the Holy Spirit. Sondern nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. You can inherit the kingdom of Christ. Dass du wirklich das Reich Gottes erben kannst. Praise the Lord. Hallelujah. He said, neither doth a dead man inherit anything here on earth. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Amen. Amen. You know to know in the natural world. Das Erkennen in der Let Fleisch. Us go back to Genesis 3. Mose 3. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 3. 1. Mose 3. We really need the Holy Spirit. Wir brauchen wirklich den Heiligen Geist. The Holy Spirit. Und wir sollten noch Zeit mit ihm verbringen. Can be in your place of work and be spending time with the Holy Spirit. Du kannst sogar auf der Arbeit sein. Und Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Oder schlafen und selbst Zeit mit ihm verbringen. Amen. You can't be driving and be spending time with the Holy Spirit. Oder du kannst Auto fahren und Zeit mit ihm verbringen. You know, we are never langweilig. What do you call it? Boring. Boring. Mm-hmm. We are never boring. Amen. Uns kann niemals eigentlich langweilig sein. Amen. You have a person. That you can speak to at all time. Denn wir haben immer eine Person, die da ist, damit wir mit ihr reden können. You know, if the natural people come to you and be speaking, it's as if they are even disturbing you. Manchmal ist es so, wenn natürliche Menschen einfach zu uns kommen, dass sie so angenervt sind. If you are feeling boring, bored, thank you, Shad. If you are feeling bored, you know that it's time for you to know that the Holy Spirit is trying to speak with the Holy Spirit. Und wenn dir langweilig ist und du weißt nicht, was du tun sollst, dann weißt du eigentlich schon, dass du auch diese Zeit nutzen kannst, um mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. And in Christ's word, there is nothing like stress. Und auch im Königreich Gottes gibt es so etwas wie Stress. And that word stress never said. Bitte, don't let it come out of your mouth. Bitte sagt dieses Wort auch nicht. Verweigert auch diese Mentalität dahinter. Sagt nicht nur, dass man es nicht sagt, sondern verweigert diese Mentalität. You say what you have. Denn ihr sagt das, was ihr besitzt, was ihr habt. And not say what you feel. Woran ihr glaubt und nicht wonach euch gerade zu Gemüte. You might be feeling tired. Vielleicht fühlst du dich müde. You don't say what you feel, what you see, what you hear. Five senses don't control you. Don't allow the five senses to lead you. Be led by the Spirit. Sag einfach nicht das, wonach du dich gerade fühlst, weil deine Gefühle sich so schnell verändern können. sondern sei dir bewusst, dass du das sprichst, was in deinem Geist ist. I said that we should go to Genesis 3. Mm-hmm. But now let us go to Romans 8 first. Romans 8. There will still come here. For example, what? Mm-hmm. Also, ja, wenn, also, was sagt man denn zum Beispiel, wenn du müde bist? I'm strong. Okay. Also, du sagst dann opposite. Like. Yeah, okay. Yeah, that is who you are. The Lord in you is strong. It's always mm-hmm. strong. You know, the outside can be tired, mm-hmm. but your spirit is dancing samba. Vielleicht ist dein Äußeres sogar müde oder vielleicht bist du angenervt von dieser Situation, aber dein Geist tanzt trotzdem gerade Samba und preist den Herrn und lass einfach zu, dass das, was in deinem Geist ist, dass du das auch nach draußen trägst mit deinen Worten. Remember, he that is in you is greater than your body. Denn derjenige, der in dir ist, ist größer als das, was draußen ist. It is not positive thinking. Es geht nicht darum, einfach irgendwas Positives zu tun. The life Christ came to give you. Sondern das zu leben, wofür Jesus Christus für dich gekommen ist. Positive thinking can never do anything in the spiritual world. Denn das positive, dieses positive Denken ist auch Fleisch. Es wird nicht das Geistliche sozusagen hinaustragen können. We don't think positive, we think Christ. Wir denken Jesus Christus und nicht positiv. Amen. Amen. We don't think positive, we think Christ. Wir denken Christus und nicht Amen. Was positiv ist. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 8, Vers 14. It says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the children, they are the sons of God. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. You know how to be a son of God. This way you allow the Spirit to lead you. Wie ist man denn ein Sohn Gottes, indem man sich nämlich von dem Geist Gottes leiten lässt? If you are refused the five senses, reject it. I don't allow it to lead you. Lasst nicht zu, dass das Fleisch euch leitet. Amen. As many as are led by the Spirit of God. As are led by the Holy Spirit. The Spirit of God is the Holy Spirit. Denn diejenigen, die sich vom Geist Gottes, also dem Heiligen Geist, leiten lassen, die sind die Söhne Gottes. They are sons of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 3. Gehen wir wieder zurück zu 1. Mose 3. We'll quickly read from verse 1. Amen. Ab Vers 1. Praise the Lord. Amen. Amen. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? You know, if you start questioning the truth, you are in problem. Wenn du die Wahrheit in Frage stellst, dann hast du Probleme. Amen. Amen. If you start questioning the truth, wenn du die you are in problem. Wahrheit in Frage stellst, dann bist du auf jeden Fall tief im Problem drin. Und der Teufel will auch, dass du diese Wahrheit in Frage stellst. Amen. Amen. You know how you question the truth. There are many ways we question the truth. Aber wie stellt man sozusagen die Wahrheit denn überhaupt in Frage? Es gibt ganz viele Wege, wie das passieren kann. You know, the Lord said, bless the house of the Lord. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, du sollst ein Segen für andere sein, du sollst ein Segen für die Gemeinde Gottes sein. And you are questioning how the money is being used. Und du fragst aber dich die ganze Zeit, ja okay, was machen die denn jetzt mit dem Geld? Brauchen die das für einen Sprit oder benutzen die das dafür? Amen. Amen. You know, you question, why should I even be there? Aber warum stellst du das denn überhaupt in Frage? Amen. Amen. You know, the Lord says you bless. It did not say you question. Der Herr hat gesagt, du sollst es geben. Wenn du dieser Gemeinde vertraust, dann sollst du geben und nicht in Frage stellen. Amen. Amen. There are many ways we question the truth. Aber es gibt so viele Wege, wie wir die Wahrheit immer in Frage stellen. I was number one questioning the truth before. Ich war zum Beispiel jemand, ich war Nummer eins. You know, blessing the house of God was a big problem for me. Und das Haus Gottes zu segnen, das war auf jeden Fall immer ein Kampf. I was always saying, well, what are they using the money for? They use it for themselves, they do that. You know, questioning the truth. Is it about, you know, it's not about them, it's between you and the Lord, and not about his, whoever, you know, the pastor is going to give account. Ich habe... You are going to give account as well as everybody. Ich habe mir immer so einen großen Kopf darum gemacht, okay, wofür brauchen die Leute das denn? Und habe versucht, das sogar als Ausrede zu nehmen, um nicht zu geben. Aber ganz ehrlich, der Pastor, der dort vor der Gemeinde steht, er muss sich doch selber vor Jesus Christus behaupten, verantworten. You know, I said, they will have more than us. They were giving them. Oder ich würde dann sogar fragen, ja, die haben doch sogar mehr als wir. Wir brauchen es doch dringender. You know, the Queen of Sheba. Aber die Königin von Saba. When he was going to meet Solomon. Als sie Salomo getroffen hat. You know, Solomon was richer than this woman. Salomo war reicher als jeder Mensch auf dieser Erde. More richer, more. But this woman, he went there, did not go there with empty hand. Aber die Königin you von Saba that. Ist trotzdem zu ihm hingegangen und hat ihn gesegnet. He went there with great gift. Sie hat so viele Reichtümer mitgenommen. He did not say Solomon have more than me. Sie hat nicht gesagt, ja okay, der Junge hat auf jeden Fall sowieso schon mehr als ich. Amen. Warum soll ich ihm was mitbringen? Praise the Lord. Halleluja. Obey the voice of the Lord. Lass einfach zu, dass du dich vom Herrn leiten lässt. He is the one that is the rewarder. Denn er ist doch derjenige, der dich auch belohnt. And he rewarded you already. Und er hat dich schon belohnt. And he gave by giving you Jesus. Nämlich indem er Jesus Christus für uns gegeben hat. Not is greater than Jesus. Und niemand ist größer als Jesus. Somebody getting it. Amen. Amen. The life of Christ is not life of expectation. Das Leben von Christus ist nicht das Leben einer ständigen Erwartungshaltung. You see a long approach. I want. You know, my first name and my second name. Give me more. My first name, give me. Give. Then my second name, my father's name, more. Give me more. Es geht nicht darum, in diesem Leben einfach immer mehr zu bekommen und haben zu wollen. It is not you give, then he give you. You give because he has given you. Und du gibst nicht, weil du dann die Hoffnung hast, dass er dir noch mehr gibt, sondern du gibst, weil du schon bekommen hast. Under law, you give so that he will give you. That's selfishness. Unter dem Gesetz gibst du in der Hoffnung, dass du zurückbekommst. It's all about you. Das ist halt diese Selbstsucht, dass du, weil es geht sowieso nur um dich. Amen. Amen. Because you want more. Weil du mehr willst. Jesus is bigger than everything. Aber Jesus Christus ist größer als alles. Amen. He gave you all. Amen. When he gave you his life. Er hat dir alles schon gegeben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Mama, kann ich dazu was sagen? Mhm. I had a talk with a colleague at my place of work, mhm. and she said she believes in karma. Okay. You know what karma is? I know what it is. Yeah. Okay, for everybody who's also listening in internet, karma is that you do good and you receive good in return, and also if you do bad, you will be punished by that in the next life or in this life. So, and then I talked to her and I said, I don't believe in karma. Because karma is all about you. Mm. Because you do good, mm-hmm. even the good you do is not really the good, because you only help to help yourself. Mm-hmm. Bad intention. Yeah, and then she said, oh, that's true. I never thought about like that. And I said, yes. And those people in this world are only so focused about themselves. Mm-hmm. So mm-hmm. it's only about you. Mm-hmm. How to make your life greater. How to self-love. Mm-hmm. How to love yourself. How mm-hmm. to be yourself. Mm-hmm. And I was... Because sometimes I don't have the time at my place of work to really preach. Mm-hmm. But only small things. And I was so grateful for that. Even for the smallest things. And I think it's... fitting to what we are talking about. Right? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We don't give so that we have. Wir geben nicht, damit wir haben. Amen. Amen. We give because we already have. Mm. Wir geben, weil wir schon haben. We forgive because he have already forgiven us. Wir vergeben, weil wir schon vergeben worden sind. We love sind. People because he loved us already. Wir lieben Menschen, weil wir schon geliebt sind. You cannot give what you don't have. Du kannst nicht das geben, was du nicht hast. Amen. Amen. You are giving because you already have. Du gibst, weil du schon hast. Amen. Amen. He said, I will bless you. And I will make you a blessing. It is blessed before a blessing. It's not a blessing, so that he will bless you. You see it? Ich werde dich segnen, damit du ein Segen für andere wirst. Praise the Lord. Amen. You know, Satan through religion, all this karma, and you know, so many, there are so many, that you know, they want imitation. Think good, just think good, think positive. Is it about positive? If it is not Christ that is doing the job, it's Satan. Der Teufel wird einfach all das, was Jesus Christus gesagt hat, umdrehen und für das Fleisch verwenden. Sei es dieser Gedanke nach Karma, sei es diese Gedanken zum positiven Denken oder Law of Attraction oder all diese ganzen Sachen. Im Endeffekt ist es Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God has said, we shall not eat of it, neither shall you touch it. 1. Mose 3, Vers 23. Lest you die. Please, you will not reach out because of time. He said, God said, you shall not eat it. Gott hat zuerst gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Then neither shall you touch it. Did God say don't touch it? Aber hier steht auch, dass du sollst es nicht berühren. Aber hat Jesus gesagt, dass du es nicht berühren sollst? God did not say don't touch it. Gott hat nicht gesagt, du sollst es nicht berühren. Praise the Lord. Halleluja. Look at the system of Genesis 2. Wir springen zu Vers 16 runter. Where God spoke to Adam about the tree. Als Gott zu Adam gesprochen hat. Vers 16 and 17 said, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. 1. Mose 3, Vers 16 bis 17. Genesis 2, 16 and 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. There is nothing like touch here. Aber hier steht nichts vom Berühren. God said, don't eat. He did not say, don't touch. Er hat gesagt, ist nicht davon. Nicht, du sollst den Baum nicht berühren. That's what religion is all about today. Und Religion wird sich aber dazu verleiten. You know, there we put, you know, a soup, a goosey soup. You know what is a goosey soup? Lecker. Start putting water. Before you know it, you cannot. It's no longer soup. It's now water. Wenn du eine Suppe hast und du ständig Wasser hinzufügst, wird die Suppe irgendwann so wässrig sein, dass du sie nicht mehr essen kannst. You know, of Christ's world you never add. Just say it as it is. Hört auf, im Königreich Gottes Sachen immer hinzuzufügen, sondern belasst es einfach so. He said you should not touch. God did not say don't touch. He said, God said, we should not touch. They should not touch. Eva hat dieses mit dem Anfassen einfach hinzugefügt, obwohl Gott es niemals so gesagt hatte. Vers 4. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Who is lying? Wer lügt hier? God said you will die. Gott hat gesagt, Satan said you will not die. Gott hat gesagt, ihr werdet gewisslich sterben, aber hier sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Who is speaking the truth? Wer sagt die Wahrheit? Satan is always a liar. The father of all lies. Der Teufel Amen. Ist der Vater Amen. Der Lügen. Amen. He will tell you lies upon lies about your life. Er wird dir Lügen über Lügen über dein Leben erzählen. In the natural world, they might be true. Vielleicht werden sie in dem Natürlichen sogar wahr sein. You know, in Christ's world, you don't belong to the natural, you belong to another world. And those lies are not true. Aber weil du als Kind Gottes nicht zu dieser natürlichen Welt gehörst, sind diese Sachen Lügen. You, I don't know, you get it. You know, if you live from, go, leave Nigeria and I'm now here in Deutschland. You know, what they believe there, what they do there, if I bring them here, it will never work. It will be a lie here. Though there, it is true. Das, was zum Beispiel, was in Nigeria irgendwie gang und gäbe ist oder was gemacht wird. Aber wenn du diese Leute nimmst und einfach zum Beispiel hier nach Deutschland packst und sie würden das Leben, so wie sie es dort leben, genauso weiterleben, dann würden sie richtig dicke Probleme hier bekommen. Amen. There are lies here. We cannot walk here. Denn es sind Lügen und diese Lügen werden hier nicht funktionieren können. Amen. In the natural world, age matters. Zum Beispiel im Natürlichen zählt das Alter. Money matters. Oder das Geld. Things matter. You know that these five senses matter. Es gibt Dinge, die einfach. But we don't belong to the natural world. We belong to Christ's world. Es gibt Dinge, die in der natürlichen Welt auf jeden Fall zählen. Yeah, it is all about Christ alone. Wir gehören nicht zu dieser natürlichen Welt, sondern zur geistlichen Welt, zu Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 again, the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Ihr werdet keineswegs sterben. Amen. For God doth know that in the day that you eat, verse 5 of Genesis 3, then your eyes shall be opened. Satan already knows that your eyes will be opened. Der Teufel wollte die Augen öffnen. Er wusste den Plan. Amen. He said, your eyes will be opened, and you shall be as God, knowing good and evil. Amen. Your eyes will see your problem. You know, people say, open your eye and see those problems. So viele Leute wollen, dass sie Augen öffnen, um sozusagen zu sehen, was vor ihnen ist. Aber genau das ist doch das, was der Teufel will. In Christ's world we see Christ alone. Denn in der Welt von Christus sehen wir nur Christus. That problem did not come to you to solve. Und deswegen, diese ganzen Probleme sind nicht einfach hier hingekommen, damit sie von dir gelöst werden, sondern sie sind hier, weil wir auf der Erde sind, aber Jesus Christus ist gekommen, um diese Probleme zu lösen und er hat sie schon gelöst. I'm going to solve it, can never please God. Und wenn wir versuchen, das zu lösen, wird es auch Gott keine Ehre bringen. Daddy, you are my victory. That's what please God. Aber wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihm sagen, danke, dass du mein Problem schon gelöst hast, das gibt ihm die Ehre. Amen. And when the woman saw that the tree was good for food, she saw something in the flesh. Sie hat etwas im Fleisch. What man, the first good that man ever called good. Das erste, was der Mensch sozusagen gut als gut what he called, what man called good. Was der Mensch als gut bezeichnet hat. God forbidden to see. Wo aber Gott gesagt hat oder ihn verboten hat, das zu sehen. He said, don't eat it. Amen. Esst nicht davon. Take your focus away from there. Nehmt euren Fokus weg davon. Take your focus away from your age. Nehmt den weg von dem Alter. Take your focus away from what you see, what you feel, what you hear, what you. Was du siehst, was du schmeckst. Lass einfach nicht zu. Satan is very, very powerful, the five senses. Lass nicht zu, dass du diese Sachen siehst, weil der Teufel ist so stark, gerade was diese fünf Sinne. You will never win. Was darum geht und du wirst niemals. Allow five senses to lead you. Du wirst den Teufel nicht mit seinen Waffen schlagen können. Praise the Lord. Hallelujah. And when the woman saw that, you know, she saw something, the five senses, she seen something. Amen? Amen. That the tree was good for food. And that it was pleasant to the eyes. You know, it was beautiful. Es war wunderschön. You know, things are beautiful. Und so viele Dinge sind auch we wunderschön. We see them so beautiful. And it moves us. Und es bewegt uns. Amen. Allow Christ to be the one that moves you. Aber lass zu, dass sich der Herr bewegt und nicht diese wunderschönen Dinge der Erde. Amen. You don't know the inside of those beautiful things. Denn du weißt nicht mehr, was sich hinter dem Schönen verborgen hält. You know, if they put apple here, if it is poison, you cannot even see it outside. That inside is poison. Eat it. It will kill you. Wenn du zum Beispiel hungrig bist und dir jemand so einen leckeren Granny Smith Apfel dahin packt und aber Gift da reingepackt hat, du wirst es nicht mal sehen. Is that on a tree to be desired, to make one wise? She took of the fruit thereof. She took it. She touched it. Sie hat es angefasst. And she found out that she did not die. Und sie hat gemerkt, dass sie davon nicht stirbt. And she ate it. Und hat davon gegessen. Amen. If I touch it, if I did not die, it means if I eat it, I will not die also. Das heißt, als sie, weil sie zuerst gesagt hat, ja, wenn ich es anfasse, werde ich sterben. Und sie hat es jetzt angefasst und ist nicht davon gestorben, dann hat sie sich gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt davon esse, werde ich auch nicht sterben. People reject religion today and not Christ. Aber die Menschen verweigern Jesus Christus und gehen in Religion. People reject religion. They don't reject Christ because they don't even know Christ. Sie verweigern Religion, aber sie verweigern nicht Jesus Christus, weil sie ihn nicht mehr kennen. They reject religion, but they don't reject. It's not Christ they are rejecting because they don't even know Christ. If they know Christ, they will embrace Christ. Denn wenn sie Jesus Christus kennen würden, würden sie ihn auch empfangen. Amen. It's religion everywhere today. Aber heutzutage geht es nur um Religion. And people are rejecting it big time, thinking that it's Christ, but it is not Christ. Aber es ist nicht Christus. She took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. You know, husband and wife going to hell together. Ehemann und Ehefrau. They're going to marry there and be born. Gehen zusammen in die Hölle. Don't choose what man choose. Choose what Christ chose. Selbst wenn dein Mann sich für das Fleisch entscheidet, entscheide dich für Christus. If your husband is going to the flesh, if your mother, your anybody, don't choose what they choose. Choose Christ. Don't go to hell because of anybody. Wähle Jesus Christus und das Leben und nicht das, was selbst deine Familie oder Menschen, die dir so nahe stehen, wählen. Wenn sie zur Hölle gehen wollen, dann lass sie gehen. You know, I thank God for Lot. And the wife. Ich danke, remember Lot and the wife. Ich danke Lot und seiner Frau. You know, Lot did not look back. Lot hat like zum Beispiel wife. Nicht zurückgeschaut. If it is Adam, he will look back. Wäre es Adam gewesen, hätte er vielleicht zurückgeschaut. So prove that I love. Nach dem Motto, okay, ich beweise dir jetzt, dass ich dich wirklich liebe. Lovey, lovey. You want to prove that you love. Love a boy. Praise the Lord. Choose Jesus for them. Aber du sollst Jesus Christus wählen. Choose Christ for them. That's how you love them. Wähle Jesus Christus für sie, damit sie auch zum Leben kommen. Choosing them does not. You don't love them. You love yourself. Aber wenn du sie wählst, dann liebst du nur dich selber. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7 again. And the eyes of them both were opened. And they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden. You know, God was walking in the garden. Und Gott war bei der Arbeit im Garten. His voice was walking in the garden. Er war im Garten und hat dort gearbeitet. Then he was speaking. You know, he was always coming to them. Er ist immer zu ihm gekommen. Personally, amen. Persönlich. He comes to you today also. Und er kommt auch zu dir heute. Through the truth. Nämlich durch die Wahrheit. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. He is your comforter. Amen. Er ist dein Tröster. He's telling you, keep on moving. Und er sagt dir, geh weiter. Allow sieh me mich. To do the job. Und lass zu, dass ich die Arbeit für don't dich take mache. The job from me. Nimm es nicht weg. Versuch es nicht selber zu machen. Without me. He's telling you that. Denn du kannst das nicht alleine tun. Amen. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. You know, before this time, they don't hide. Vor diesem Tag, bevor das passiert ist, haben sie sich nicht versteckt. Before the Holy Spirit left, they don't hide. Bevor der Heilige Geist gegangen ist, haben sie sich nicht versteckt. After the departure of the Holy Spirit, they died. Aber nachdem der Heilige Geist weggegangen ist, ist etwas gestorben. It was as if they were still living. Sie waren zwar noch da, aber the Bible said Adam still lived 930 years. Adam hat im Fleisch immer noch 900 Jahre gelebt. Amen. 900 years more. You understand me? Though he was a dead man walking and still living here on earth. Er war ein toter Mann und hat trotzdem noch gelebt. Tell the Holy Spirit you are a dead man. Und ohne den Heiligen Geist bist du ein toter Mann. Amen. Ein toter Mensch. You can wear suits, you can have houses, you can have cars upon cars, but you are dead. Du kannst das alles hier auf Erden haben, du kannst Autos haben, Häuser haben, was auch immer. Aber ohne Christus bist du trotzdem noch tot. Praise the Lord. Amen. And they hid themselves from the presence of the Lord God. You know, I thank God for Jesus today. You know, before this time, after the fall, when you sin, you hide. But now, when you sin, you run to him. Früher war es so, ohne den Heiligen Geist sind wir vor ihm weggelaufen. Aber jetzt, wo wir den Heiligen Geist haben, laufen wir zu Gott hin. Amen. Allow those problems to take you back to him. Lass zu, dass diese Probleme dich sogar zu Christus bringen. He is not the cause of those problems. Denn er ist nicht der Ursache. But whatever Satan throws at you, die Ursache für diese Probleme. Let it push you further to Christ. Und egal, was der Teufel in dein Leben packt. You made the biggest mistake in your life. Lass zu, dass es dich zurück zu Christus bringt. Let it take you back to Christ. Selbst wenn es der größte Fehler deines Lebens war, lass zu, dass du damit zu Christus gehst. It is mercy and grace. Denn es geht um Barmherzigkeit und Gnade. Praise the Lord. Amen. Amen. Don't hide from him. Don't run away from him. Lauf nicht weg vor ihm. Praise the Lord. Halleluja. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Verse 9. Where are you? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid. Are you getting something? Mm-hmm. The first fear. Das war die erste Angst. Are you seeing fear here? The first fear. The first time the Bible mentioned fear. Es war das erste Mal, dass die Bibel die Angst erwähnt. The departure of the Holy Spirit will make you to be afraid. Und ohne den Heiligen Geist werden wir Angst haben. Is somebody getting it? Mm-hmm. Without the Holy Spirit, your life will be full of fear. Ohne den Heiligen Geist wird unser Leben voll von Angst sein. I was afraid because I was naked and I hid myself. Ich hatte Angst und deswegen habe ich mich versteckt. And he said, Who told thee that thou was naked? Who told you that? How do you know that? Because it's not coming from me. Weil es kommt nicht von mir. Amen. How did you know that? Woher weißt du das? That you are naked. Dass du nackt bist. How do you know that? That you are too old. Dass du zu alt bist. Woher weißt du das? Your age. How did you know that? That's you because that is that is all about your color. Oder dass es um deine Hautfarbe geht. Oh, no, how do you know that? That is all about the country you are from. Oder dass es um In my world, there's nothing like that. In meiner Welt gibt es nicht. Is somebody getting it? How do you know that? Has thou eaten of the tree? Whereof I commanded thee that thou shouldest not eat. Praise the Lord. Halleluja. Have you eaten the tree that I said don't eat? Hast du von dem Baum gegessen, wo ich dir verboten habe zu essen? Amen. Amen. Who told you that? Wer hat dir das denn gesagt? Amen. Amen. If you are in the flesh, Satan is telling you something. Wenn du im Fleisch bist, wird dir der Teufel auf jeden Fall Dinge sagen. Amen. God said, "Who told you that?" Wer hat dir das gesagt? It means you heard something. Das heißt, du hast etwas gehört. What did you hear? Was hast du gehört? Amen. Amen. If you are in the flesh, Satan is speaking to you. You are hearing the voice of Satan. Wenn du im Fleisch bist, wirst du auf jeden Fall die Stimme des Teufels hören und du wirst ihm auch gehorchen. Amen. Amen. In the spirit, the Holy Spirit is telling you things. If you are in the spirit. Wenn du im Geist bist, wird auch der Heilige Geist zu dir sprechen und du wirst gehorchen. And you are obeying his voice if you believe. Wenn du glaubst. Again, the flesh, you are hearing the voice of Satan. Du Fleisch bist, wirst du der Stimme des Teufels the voice hören. Like of I don't have money to pay these bills. Nach dem Motto, okay, ich habe jetzt nicht das Geld, um das zu bezahlen. Who told you that you don't have money to pay the bills? Aber wer hatte das dann gesagt? Is somebody getting it? Who told you that you don't have money to pay the bills? Wer hat dir gesagt, dass du das Geld dafür nicht hast? You know, Satan is telling you, he's speaking something to your ear. And you are hearing, I don't have money to pay. Der Teufel wird auf jeden Fall in dein Ohr flüstern und du wirst ihm gehorchen. He's speaking the voice of worries to you. Oder die Stimme, how am I going to pay? Die Stimme der Sorgen. This money is going to get bigger and bigger. Diese Rechnung wird nur noch größer. Aber ist etwas größer als Christus? You know the voice of what you don't have. Die Stimme von dem, was I don't have parents. Ich habe keine Eltern. Amen. That take care of me. Die sich um mich kümmern, die mich lieben. You know Adam did not even have either. Aber Adam hatte nicht mal Eltern. The natural parents. Die natürlichen Eltern. Amen. He had only God. Er hatte nur in dem Sinne. Only Christ is enough for you. Und deswegen Christus reicht auch für ihn aus. The voice of I don't have children. Oder die Stimme von dem ich habe keine Kinder. You know who told you you don't have children? Wer hat dir gesagt, dass du God keine Kinder hast? You, you know how many children you have? Wie viele Kinder hast du denn? The message is being this message is being preached everywhere. Is somebody getting it? Hallelujah. And those people are they are your children, they are your family. Diejenigen, you are going to be together forever. Those that believe it and hold on to it, to das Christ. Wir sind doch die Kinder Gottes. Wir sind diejenigen, die an dem Wort festhalten und es predigen. Und wir sind auch die wahrhaftige Familie. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul did not have any child. Paulus beispielsweise hatte nicht mal eine Frau oder Kinder, aber trotzdem ist er im Himmel. You know, no, children. Nicht mal Kinder. Amen. Amen. You know, in the old, go and multiply. In the new, go and have relationship with Christ. In dem Alten war es, geht hin und vermehrt euch. In dem Neuen ist es, geht hin und glaubt an sein Wort, predigt sein Wort. Amen. Habt Beziehung mit ihm. Who told you you don't have children? Und wer hat dir gesagt, dass du keine Kinder hast? Children are so many. Deine Kinder sind doch so zahlreich. Amen. Amen. I don't have husband. Who told you you don't have husband? Ich habe keinen Ehemann. Aber wer hat dir das gesagt? Paul did not have wife. Paulus hatte keinen Mann. But he made heaven. Aber trotzdem ist er im Himmel. Or shall he profit a man if he gain the whole world? If he marry all the men on this earth? Was nützt es dir? Cannot make heaven. Was nützt es dir, wenn du all die Männer dieser Welt hast? Wenn du all die Frauen auf dieser Erde hattest, wenn du sogar die Frau hattest, die du immer heiraten wolltest, was bringt dir das, wenn du dann deine Seele verlierst? And everything work well in your marriage and you miss heaven. Und du hast niemals Probleme in deiner Ehe, aber was bringt das, wenn du trotzdem nicht im Himmel bist? Amen. Amen. Don't allow irrelevant to bother you. Lass nicht zu, dass dich dieses Irrelevante auf dieser Erde einfach so beeinflusst. Praise the Lord. Amen. In the flesh, Satan speaks a lot. Im Fleisch spricht der Teufel viel. In the spirit, the voice of Christ is always is all you need. It's always all you need. Aber die Stimme vom Heiligen Geist ist all das, was du brauchst. And you have it already. Und die hast du schon. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. You know, the Holy Spirit will tell you who to move with. Der Heilige Geist wird dir sogar sagen, mit wem du zusammen sein sollst, was du zu tun hast. The Holy Spirit speaks always. Denn der Heilige Geist spricht immer. He speaks in different ways. Er spricht in verschiedenen Arten. You know, those God hate us. Zum Beispiel die Gotthasser. You know, we don't run away from people because they are witches and wizards. Wir laufen nicht vor den Menschen weg, die Zauberer und Hexen sind. And we don't run away from people because they are evil fornicators. Oder die Unzucht treiben. But we run away from people because they keep on rejecting Christ. Aber wir laufen vor denjenigen weg, they die hate Christ. Jesus Christus immer wieder aufs Neue verweigern. Amen. They have to run away from you because they know that you, once you come, the light is on. You bring Christ with you. Und eigentlich sollten diese Menschen vor dir weglaufen, weil du immer wieder mit diesem Jesus Christus ankommst. It's darkness that runs away from light. Denn die Dunkelheit, and not light running away from darkness. Denn die Dunkelheit läuft vor dem Licht weg. Look, go to Nigeria. People are afraid of witches and wizards. Geh mal nach Nigeria. It's funny. Schau dir einfach an, dass selbst Kinder, vermeintliche Kinder Gottes, dort vor Hexen und Zauberern weglaufen. How can light be hiding from darkness? It's darkness that hides from light. Aber wie kann das Licht dann bitte vor der Dunkelheit weglaufen? Because light is going to expose it. Denn das Licht wird die Dunkelheit entlarven. Is somebody getting it? Amen. The Holy Spirit will tell you who to move with. Der Heilige Geist wird dir sagen, mit wem du unterwegs sein sollst und was du machen sollst. He will tell you all you need to know. Er wird dir das sagen, was du zu wissen brauchst. Adam lost the spirit. Als Adam den Geist verloren hat, and he became a victim of his education. Wurde er ein Opfer von dem, was er weiß. Amen. He became a victim of his education. Wurde ein Opfer von seinem Verstand. His mind became his leader. Denn seine fünf Sinne, seine Gedanken wurden das, was relevant ist. His five senses became his leadership. Diese fünf Sinne haben ihn kontrolliert. Without the Holy Spirit, your five senses will lead you. Ohne den Heiligen Geist werden deine fünf Sinne dich leiten. Allow Christ to lead you. Lass zu, dass der Heilige Geist dich leitet. It may be slow. Es mag vielleicht langsam sein. That of Satan might look so good. Vielleicht ist das, was der Teufel, womit er ankommt, sieht so gut aus. Es ist sofort verfügbar. It might be so easy. So einfach. And it might be so fast to come. Und so schnell. No, if he's giving you husband. Wenn no. So beautiful outside. Vielleicht ist es so schön von außen. And it's so, you know, so fast. So schnell vor allem. Nothing come in between to disturb. Du hast auf jeden Fall keine Probleme. Es ist so einfach. So good, so fast, so easy. Und so einfach. Amen. So schnell. The question is, it Christ. Aber die Frage ist, ist es Christus? Amen. Mhm. You know, we call it operere. You know what is operere? You know, if you cook... you know, if you porridge, you know what is porridge? Mm-hmm. If you cook yam porridge or potato or plantain porridge, you know, the herb can be cold. You can't even touch it. But the inside is so hot. Zum Beispiel, wenn man, man so einen großen Gemüsetopf kocht, kann es manchmal sein, dass du hast alles fertig gekocht und durch die Restwärme ist im Inneren und oben fühlt sich das aber schon fast wieder kalt an. Aber du vergisst, dass eigentlich das Innere immer noch sehr warm oder sehr heiß ist. Amen. Amen. That the up is cold does not mean the inside is also cold. Dass zum Beispiel nur weil das obere sozusagen schon erkaltet ist, heißt nicht, dass das Innere auch erkaltet ist, sondern es ist immer noch heiß. Amen. Ich hab Hunger. I can see it. I'm so close. Yeah. Praise the Lord. Amen. Adam's mind became his leader. Aber der Verstand von Adam ist sein Führer geworden. His five senses became his leadership. Und die fünf Sinne haben ihn geleitet. He was no longer led by the Holy Spirit. Er wurde nicht mehr vom Heiligen Geist geleitet. Remember, we were in Romans 8:14. Amen. Römer 8:14. He said, those that are led by the Spirit. Und wir haben dort gelernt, dass diejenigen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind die wahrhaftigen Söhne Gottes. Adam was no longer the son of God. Aber Adam war kein Sohn Gottes mehr. He was no longer the son of God. He was dead. Er war nicht mehr einer der Söhne Gottes, sondern er war tot. Because of the departure of the Holy Spirit. Weil der Heilige Geist ihn verlassen hat. So he didn't make heaven, right? Doch, yeah. Oder? Yeah. Without well, your spirits never die. Dein Geist stirbt nicht. Adam is still living. Adam lebt ja immer noch. Is either Christ or hell. Es ist either hell or heaven. Egal, ob das physische Leben hier aufhört, aber danach geht es ja weiter. Es gibt ja immer noch Himmel und Hölle. Except you repent. Außer du tust Buße. And accept Christ. Und that is all. Nimmst Christus wieder an. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus talks about those that are not yet in heaven. Und Jesus Christus spricht über diejenigen, die that noch nicht are not yet in the kingdom of heaven. Die noch nicht im Königreich Gottes sind. Those that are not yet in the kingdom. Die noch nicht im Königreich sind. Amen. Amen. To be in the kingdom and to be close to the kingdom are two different things. Im Königreich zu sein und kurz davor zu stehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. We read Matthew 18, where it said, until you are converted and be like this little child, you cannot enter. In Matthäus 18 haben wir gelesen, erst wenn du umkehrst und wie ein kleines Kind bist, dann kannst du in das Reich Gottes hineingehen. Beware of those that answer well. You know, Lord answer well, but they are not there. Deswegen acht vor denjenigen, die immer Amen und Halleluja schreien, aber eigentlich noch vor den Toren stehen. Amen. Amen. Go to Mark 12. Markus 12. Mark 12. Praise the Lord. Halleluja. Mark 12. Amen. Amen. Mark 12, from verse 18. Ab Vers 18. Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection. And they ask him, saying, Master, Moses wrote unto us, if a man's brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. This is still practiced today in many places. Amen? Some places. This very thing is still practiced today. In Igbo land, in some places they still practice it. Amen? In manchen Ländern ist das immer noch Sitte, dass das so passiert. Amen? Amen. Then verse 20 said, now there were seven brethren. And the first took a wife, and dying left no seed. And the second took her, and died, neither left any seed. And the third likewise. And then seven had her, and left no seed. Last of all, the woman died also. Praise the Lord. Can you see how strong tradition is? Könnt ihr sehen, wie extrem Traditionen sein können? Amen. Amen. You know, this one take it died. You know, that alone is not is that not enough for you to run away from that woman? Everybody, they all dying where she is. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But people, they love to obey tradition more than to obey Christ. Aber so viele lieben es einfach mehr, der Tradition nachzufolgen als Christus. They are so strong in their tradition. Sie sind so extrem in ihren Traditionen. Amen. Amen. It might even take them to hell. They are just there. Auch selbst wenn es sie in die Hölle bringen würde, sie sind immer noch da und befolgen diese Tradition. Verse 23. In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the seven had her to wife. You know, amen. Amen. They're thinking that they are going to see half wife there. After here, amen. Die Sadduzäer haben immer noch geglaubt, dass wir im Himmel auch verheiratet sind. They know that life continue after here. Denn sie wussten, dass sie das das Leben auf jeden Fall weitergeht. It's going to continue with Christ or you are going to go to hell. Amen. Yeah. And Jesus answering said unto them, do ye not therefore because you know not the scripture, neither the power of God. You know tradition, you know religion, but you don't know Christ. Ihr glaubt dieser Tradition, aber ihr kennt nicht die Wahrheit, ihr kennt nicht Jesus. A lot are so strong in religion. Und so viele sind so versiert in Religion. They are so strong in tradition. In ihren Traditionen. But they don't know anything about Christ. Aber sie kennen Christus nicht. You know, the Muslims, they are so strong in religion. Beispielsweise im Islam, die ganzen Moslems, sie sind so extrem versiert in ihren Traditionen. You know, for somebody to be able to take bomb and explode, how hard it is. Zum Beispiel, wisst ihr eigentlich, wie extrem das ist, dass jemand sich eine Bombe umschnallt und irgendwo hingeht, um damit zu explodieren? You have to be so strong in it. Also, to be able to do that. Wie extrem das sein muss. But God's children, they are never so strong in the Lord. Aber Kinder Gottes oftmals. Like those that I'm coming at that. Like those that are in religion are so strong in their religion. Sie sind nicht so extrem in ihrem Glauben wie diejenigen, die im Fleisch wandeln oder in Traditionen wandeln. Dass ich das liebe, was Christus liebt und das hasse, was er hasst. Amen. Egal was passiert. I will continue to desire what he desires for me. I reject whatever is not his desire for me. Dass ich mir das wünsche, was er sich wünscht und verweigere, was er verweigert hat. Praise the Lord. Halleluja. For when they shall rise from the dead, verse 25, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angel which are in heaven. Hey, you know the Muslims, they believe when they believe that when you die, they are going to have family wives. No, they still believe all these things. Amen. Zum Beispiel die Moslems glauben, wenn du ins Paradies kommst, dann hast du zwar deine Frau, aber du hast noch so viele Jungfrauen, die eigentlich nur dafür da sind, um dich die ganze Zeit zu bedienen und zu beglücken. But Jesus is saying, there is no marriage in heaven. Aber Jesus sagt, es gibt keine, wir werden nicht mehr heiraten. Is it Christ that is the truth? That are the truth? Wer sagt denn nun die Wahrheit? Jesus oder die? Amen. Amen. For when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given marriage, but are as the angels which are in heaven, and as touching the dead, that they rise, have ye not read in the book of Moses, how in the bush God speak unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. He was not the God before the departure of the Holy Spirit from Adam. He was Adam's God. But after the departure of the Holy Spirit, he was no longer Adam's God, because Adam was now dead. Als bevor, you get it. Vor dem Sündenfall hatte Adam Gott zum Vater, aber nach dem Sündenfall hatte er das nicht mehr. He said he is not the God of the dead, but the God of the living. Denn er ist der Gott der Lebendigen und nicht der Gott der Toten. He was no longer Adam's God. Und er war nicht mehr der Gott von Adam. Nach dem Sündenfall. After the departure of the Holy Spirit. Wo der Heilige Geist Amen. Adam verlassen hat. And one of the scribes came, verse 28, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment? Amen. Amen. Which is the first commandment of all. And Jesus answered him, the first of all, the commandment is here, O Israel. The Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love your neighbor as yourself. Your neighbor is not talking about people, he's talking about Christ himself. Denn dein Nachbar ist nicht derjenige, der neben dir ist oder neben dir wohnt oder physisch gesehen, sondern dein Nachbar ist Jesus Christus. Because until you see Christ, you can never love your neighbor as yourself. Denn erst wenn du Jesus Christus siehst, dann wirst du auf jeden Fall auch deine Mitmenschen beachten können. Without the Holy Spirit, you cannot love your neighbor as yourself. Ohne den Heiligen Geist wirst du deinen Nachbarn nicht so lieben können wie dich selber. The Holy Spirit will take your eyes to Christ. Then you can love them like you love yourself. Und der Heilige Geist wird deine Augen zu Christus bringen, damit du deine Nachbarn so lieben kannst wie dich selber. Amen. Thou shalt love your neighbor as yourself. You know, Jesus said, don't love yourself. You are going to hate yourself. In Luke 14, Luke 9. Amen. Amen. Aber in Lukas steht auch, du sollst dich hassen. He did not say love yourself then. He said hate yourself. Es geht nicht darum, dass du dich lieben sollst, sondern er hat ja auch in Lukas gesagt, hasse dich selbst. Amen. Amen. So it's not talking about you, it's talking about Christ. Es geht also nicht um dich und liebe dich selbst, sondern es geht um Christus. You cannot love Christ, you cannot love anybody. Denn wenn du Christus nicht lieben kannst, dann kannst du niemanden lieben. The love of this world is not love, it's lust. Denn die Liebe dieser Welt ist nicht wahrhaftige Liebe, sondern Lust. Wait until they offend you, then you know they don't even love you. Schau doch einfach mal an, bis dir irgendjemand auf den Keks geht, dann weißt du, was wirklich Liebe ist. Praise the Lord. Halleluja. Do you know how many times we have offended God? We have offended God. Wisst ihr, wie oft the people offending, we are still offending him. Wisst ihr, wie oft, all, he loves us. Wie oft wir Gott eigentlich schon irgendwie verurteilt haben, wie oft wir ihn beleidigt haben. It's that same love he wants us to love people. Und er hat uns diese Liebe immer wieder aufs Neue entgegengebracht. Love und, our diese, husband, our brothers and und diese Liebe sollen wir auch unseren Geschwistern geben. Diese Liebe sollen wir unserem Ehepartner geben, unseren Nachbarn, dem Mitmenschen. We know that they offend us. Egal, ob sie uns wehtun oder ob sie uns beleidigt haben. You know, Peter, so how many times are we going to forgive them? Und Petrus hat sogar gefragt, ja, wie oft soll ich denn jetzt eigentlich meinen Mitmenschen vergeben? Peter saying, how many times will they forgive me? Und wie oft sollen sie mir vergeben? Amen. You know, to say how many times will I forgive them is easy. But how many, you might not even like it. But how many times will they forgive me? You will love that. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, dass ja, okay, die Person muss dir auf jeden Fall immer vergeben. Du wirst das mögen, aber wenn jemand sagt, okay, du sollst vergeben, dann reden wir eine andere Sprache. Jesus told them how many times, and there are so many that. Aber without the Holy Spirit, you cannot do that. Jesus Christus hat die Zahl so hoch gesetzt, dass du weißt, das kann nur mit dem Heiligen Geist geschehen. You know, the people think that Christ's word is so easy. It's a life of sin. Grace is a life of sin. Manche behaupten sogar, dass das Leben von Jesus Christus eigentlich ja nur die Gnade ist und dass wir tun und lassen können, was wir wollen und einfach in der Sünde leben. No. Nein. It is much even harder than that law, the life of law. Denn es ist sogar härter als das Leben des Gesetzes. It means total Christ. Denn es geht nur noch um Christus. And not half-half. Und nicht mehr halb-halb. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And the scribe, verse 32. And the scribe said unto him, well, master, thou hast said the truth. For there is one God. Even Satan knows that there is one God. Sogar der Teufel weiß, dass es nur einen Gott gibt. In the book of James. Amen. And there is none other but he. And to love him with all your heart, and with all your and with all the understanding and with all your soul and with all the strength. And to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offering and sacrifices. And when Jesus saw that, he answered this question. He said unto him, thou art not far from the kingdom of God. And no man after that doth ask him any question. He said, you are not far from the kingdom of God, but you are not there. Amen. Du bist zwar nicht mehr weit entfernt, aber du bist auf jeden Fall auch noch nicht da, ne? He said, you are not there. Praise the Lord. Amen. Amen. Jesus said, you are not there. Du bist noch nicht da. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, there are those that are not yet there. Es gibt diejenigen, die immer noch nicht da sind. Those that are not yet in the kingdom of God. Die noch nicht im Reich Gottes sind. Amen. Amen. You know, Jesus talked to somebody, said, you lack one thing. Jesus hat zu einem Menschen gesprochen und ihm gesagt, dir fehlt noch eines. He said, you lack one thing. You know, Satan also tell you always that you lack something. Aber auch der Teufel wird zu dir ankommen und sagen, ey, da fehlt immer noch was. Amen. Amen. He wants you to see those things that you believe you lack. Er wird versuchen, dass du deinen Fokus auf die Sachen packst, die dir vermeintlich immer noch fehlen. You know, Jesus said you lack one thing. Die dir immer noch fehlen. He told that man, that good master of a man, that you lack me. Aber er hat, aber als Jesus diesem Menschen das gesagt hat, was ihm fehlt, hat er ihm gesagt, ich fehle dir. Satan is also telling you, you lack something. Aber der Teufel wird es immer so ummünzen, dass es etwas Fleischliches. He said you lack husband, you lack money. Etwas Fleischliches. Dir fehlen, you lack Christ. Dir fehlen Kinder, dir fehlt dein Uni-Abschluss, dir fehlt das. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We just read a place that the Bible talks about those that are not yet there. Die Bibel spricht von dem. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'm sure we will stop here because of many things that. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us stop here. Amen. Okay. We'll continue from here. Because next on Wednesday. Mm-hmm. Amen. Amen.